Mademoiselle Swing heißt dieses Stück. Irène Trébert, die Sängerin. Ob sie selber bei der Nummer gesteppt hat oder ein anonymes Tanztalent, ist mir nicht bekannt, aber die CD mit französischen Swingperlen gibt immerhin an, wann diese Aufnahme mit Irène de Trébert entstanden ist, 1942. Begeisterung für die Musik aus den USA gab es in Frankreich schon Mitte der 30er Jahre. Der Gitarrist Django Reinhardt und der Geiger Stéphane Grappelli und ihre Kollegen vom Haute Club du France sind bei uns wohl die bekanntesten französischen Swingmusiker, aber auch der Anfang der Karriere von Charles Trenet stand ganz klar im Zeichen des Swing. Der Komponist von Evergreens wie Boom sang damals noch im Duo mit Johnny Hess Swing-Variationen. Die deutsche Besatzungsmacht verbot diese Musik dann, aber wie in Deutschland fanden die Sassous, so wurden die Swing-Fans in Frankreich damals genannt, einen Weg zu ihrer Musik. Um ein anderes Vergnügen geht es im nächsten Lied. Boris Vian hat in einem seiner Texte eine Person beschrieben, der es offensichtlich gefällt, vom Partner schlecht behandelt zu werden. Ich will eine Liebe, die Bumm macht, lässt Boris Vian seine Heldin sagen, und die Titelzeile lautet schlicht: Fais-moi mal, Johnny. Tu mir weh, Johnny.